Verschrobene Computerfreaks werden auch hierzulande immer häufiger so genannt wie in den USA. Nerds. Das Nerd-Klischee beschreibt einen bebrillten Einzelgänger, der vor lauter Computerbegeisterung kaum soziale Kontakte pflegt. Langsam wandelt sich dieses Klischee ins Positive. Jeder ist froh, einen Nerd zu kennen, der ihm am Heimcomputer weiterhilft. Kulturanthropologen widmen den Nerds Forschungsarbeiten, Fernsehsender produzieren ganze Serien und eine Musikrichtung gibt es auch. Hören Sie jetzt ein Feature über die neue Wahrnehmung eines einst dissozialen Wesens. Control is prepared to go online. Ich schalte ihn eigentlich morgens kurz nach dem Aufstehen an und schalte ihn, wenn ich zu Bett gehe, wieder aus. Und dazwischen arbeite ich am Computer. Ich mache das meiste irgendwie am Computer. Die werden auch in den Medien immer populärer. Diese ganzen merkwürdigen, verstrobelten Leuten, die auf Feldbetten neben ihren Computern schlafen und in jeder Sekunde, die sie wach sind, programmieren und Kaffee trinken. Die sind vielleicht introvertierter, aber die sind umso wertvoller für uns, weil sie sehr viele Sachen austüfteln, sich tolle Sachen ausdenken. Und auch wenn das Bild immer noch sehr negativ ist, ich glaube, es ist schon so eine gewisse Ehrfurcht, die sich da auch gerade entwickelt. Es ist der Schlaukopf im Hintergrund, ja klar. Ohne den alles den Bach runtergehen würde. Das ist jetzt ein Phänomen gegenwärtiges, dass das Bewusstsein, dass sie unsere Kultur sehr extrem geprägt haben, jetzt in der Gesellschaft angekommen ist. Und dann gibt es so einen Anpassungszwang. Also da setzt jetzt eine Mode ein bei allen anderen. Auf jeden Fall leben sie in einer anderen Welt, das kann man schon so sagen. Also in einer Welt, wo einfach auch andere Werte zählen. Die Werte des Rechners, die Werte der Software und weniger eben äußere Werte. Nerds, Geeks, Computerfreaks. Die Eingeborenen der digitalen Welt. So Leute gerade Ende 20, die plötzlich in einem Geldspeicher wie Onkel Dagobert sitzen und wohl Gefühle entwickelt haben, die also so ein bisschen erinnern an Blofeld aus dem James-Bond-Romanen, der auch immer irgendwo im dritten Untergeschoss sitzt und die Welt beherrschen möchte mit seiner Angora-Katze auf dem Schoß. Ein Feature von Achim Hahn und Susanne Lurwig. Berlin, Ende 2007. Ein junger Mann liegt lasziv auf einem Lammfell vor einem romantisch lodernden Kamin. Ein sexy Typ. Mal abgesehen von den weißen Socken, der dicken Brille und den Hosenträgern. Männliche Models mit gegelten Mittelscheitel oder seltsam nassen Holzfällerhemden räkeln sich in erotisch gemeinten Posen, blicken auffordernd in die Kamera, schlürfen vielsagend an Cocktailstrohhalmen oder liegen auf der Kühlerhaube einer Luxuskarosse, den Mund lasziv geöffnet, die Zunge feucht über die Lippen streichend. Wissen ist sexy. Making off. In einem aufwendigen Shooting arrangiert der Fotograf Sebastian Burgold einige sonst eher extrem unauffällige Herren. Sein Ziel? Der erste Play-Nerd-Kalender 2008. Und das ist so gut angekommen, dass die wirklich alle ausverkauft sind und wir auch immer wieder Anfragen kriegen, weil es so viele Leute gibt, die kaufen wollen. Der Kalender ist Teil einer groß angelegten Wissensinitiative. Ausgedacht von einem jungen Berliner Start-up-Unternehmen, das per SMS die Worten auf alle Fragen anbietet. Wir dachten, Wissen ist irgendwie verstaubt, gar nicht so attraktiv. Wen interessiert das? Ihr unschlagbares Werbeargument? Wissen ist sexy. Und wer könnte das besser repräsentieren als die vermeintlich langweiligsten Alleswisser der westlichen und längst auch östlichen Hemisphäre? In sexy Playmate-Posen versteht sich. Nerds. Nerds. Nerds. Nerds. Nerds. Die Nerds sind im Kommen. Nerds. Oder zumindest angekommen in der Werbebranche. Und auch im Fernsehen, im Kino, in der Musik und als Forschungsobjekt der Wissenschaft. Naja, Nerds haben halt ein ganz wichtiges Attribut und das Attribut ist intelligent. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so sexy. Revenge of the Nerds. Nerds. Revenge of the Nerds. Rückblende. Amerika zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Nerd. Zwei junge Männer mit außergewöhnlich hervorstechenden Brillen zu Beginn ihrer College-Laufbahn. Sind halt auch zwei Jungs, die ganz klassisch aussehen. Hemd in der Hose und dann hatten die hier oben in der Brusttasche haben die so ein Stift-Etui immer stecken gehabt. Als ganz, ganz typisches Merkmal. Und natürlich die Brille, kurze Haare, komisches Lachen. Sie sind die Helden in Revenge of the Nerds, einer klamaukigen Filmkomödie und wohl der erste Film, in dem der Nerd sogar im Titel auftaucht. Das Bild, was da beschrieben wird, das ist wirklich original der Nerd, wie man sich den wahrscheinlich damals vorgestellt hat. Von der Verleihgesellschaft wurde das vollmundig als ein weiterer Meilenstein der Filmgeschichte angekündigt. Neben Star Wars, Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sound of Music. In the tradition of these great films about fighting back against the odds, 20th Century Fox presents another milestone in motion picture history. Revenge of the Nerds. Nerds! Nerds. Nerds. Nerds! What is a nerd? Was also ist ein Nerd? Im Film jedenfalls eher eine lächerliche Figur, die von den weitaus angeseheneren Footballspielern gepeinigt wird. Auch der deutsche Verleihtitel drückt das schon aus. Die Rache der Eierköpfe. Von wegen sexy. Und auch keine Rede mehr vom Nerd. Als Scheißer werden sie hier in der deutschen Synchronisierung bezeichnet. Gänzlich unattraktiv, unsportlich und tollpatschig. Aber mit einem entscheidenden Vorteil. But they've got the brains. Also Gehirnmasse und Intelligenz, mit der die Jungs im Film sogar die heißen Mädels betören. Denn man kann es in Zeiten des allgegenwärtigen Bildungsnotstandes nicht oft genug betonen. Wissen ist sexy. Aber das ist es nicht allein. Denn außerdem ist da noch diese starke Affinität zu einem technischen Wunderwerk, das als PC oder Mac inzwischen fast auf jedem Schreibtisch zu finden ist. Nerds sind sozusagen eine Untermenge von Computerfreaks und bei den Computerfreaks gibt es eine Bandbreite, wie man sie sich größer nicht vorstellen kann, das weiß ich aus dem Chaos Computer Club. Peter Glaser, Schriftsteller, Ingeborg Bachmann-Preisträger und Chaos Computer Freak der ersten Stunde. Der erste deutsche Nerd-Entdecker und der Mann, der in den Programmiersprachen eine Form von lyrischer Verdichtung fand. Weniger der Technik-Spezialist und schon gar kein einsamer Computerbastler. Man muss sich vorstellen, dass das in den frühen 80er Jahren nicht so war wie heute. Also wenn man heute in den Chaos Computer Club geht, ist da in den Clubräumen ein großer Tisch, auf dem in der Mitte ein riesen Zopf an Kabeln und Steckdosen liegt, wo jeder seinen Laptop einsteckt oder über einen Akku einfach drahtlos in das vorhandene Netz reingeht. Das heißt, da hat jeder irgendwie so seinen Rechner im Arm. Vor 20 Jahren oder noch früher, als das mit dem Chaos Computer Club anfing, da hat keiner seinen Computer mitgehabt, weil das waren einfach stationäre Dinge, die waren nicht tragbar. Und das heißt, diese Maschine war als verbindendes Element präsent. Aber eben zunächst nur bei eingefleischten Technikfanatikern. Von der Masse der Ahnungslosen wurden die als Freaks belächelt. Und nicht nur aus optischen Gründen. Die Nerds waren viel unterschiedlicher, als das allgemeine Klischeedenken es zuließ. Das heißt, da saßen Leute, die man sich verschiedenartiger kaum vorstellen konnte. Also das war von Postbeamten über Studenten, wo man genau wusste, der wird irgendwann mal in die CDU eintreten und ein fantastischer Anwalt werden, bis hin zu Leuten aus der Hafenstraße, die in den besetzten Häusern gewohnt haben. Keine Rede vom Nerd. Im Deutschland der 80er Jahre war dieses exotische Wesen noch völlig unbekannt. Und Peter Glaser, der Erste, der in einem Magazinartikel öffentlich ahnte, die Nerds kommen. Allerdings auch erst Mitte der 90er. Ich will das nicht übertreiben. Das war eine Glosse, die ich damals für den Stern geschrieben habe. Das war eben ein gewisser Bedarf da, diesen Begriff einmal ein bisschen vorzustellen und einzuführen. Ins kollektive deutsche Bewusstsein drangen die Nerds damit noch lange nicht. Auch nicht, als der Schriftsteller Max Gold wenig später ebenfalls auf den Nerd kam. Der hat mal in einem Artikel geschrieben, dass das ein Begriff ist, auf den wir ganz lange gewartet haben, weil wir schon immer diese Leute kannten und die schon immer ganz komisch fanden. Und plötzlich sei das Wort Nerd aufgetaucht und das Wort wurde dann halt begrüßt wie ein lang erwarteter, lang ersehnter Regenschauer. Mareike Glöss ist wohl die erste Kulturanthropologin, die sich hierzulande mit dem Nerd wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Ich bin mal bei einem meiner Vorträge als Nerd-Nerd bezeichnet worden. Als jemand, der sich so stark mit dem Thema Nerds beschäftigt, dass er schon wieder selber ein Nerd ist. Und ich glaube halt auch, dass ich diese Tendenzen habe. Mareike Glöss ist jung, gebildet und kennt sich extrem gut aus in der Computerwelt. Sie ist schlank, hat lange, dunkle Haare und macht keinesfalls den Eindruck, als ernähre sie sich vorzugsweise von Fastfood. Einen Nerd stellt man sich anders vor. Ein Nerd ist grundsätzlich ein Konstrukt, ein Stereotyp, was dazu verwendet wird, um Leute zu bezeichnen, die ja entweder sich sehr, sehr stark mit dem technischen Feld, vor allen Dingen mit Computern beschäftigen. In der ursprünglichen Definition war der Nerd einfach so der Streber. Also das heißt vor allen Dingen jemand, der sich ganz stark mit einem Spezialthema beschäftigt. Mittlerweile definiert der Begriff eher diesen ganzen technischen Bereich. Da hat er sich stark gewandelt, aber auch in den letzten, ja, kann man schon fast sagen, in den letzten 30 Jahren. In den 60ern hatte man in den USA noch vor allem nervende und als eigenwillig betrachtete Typen als Nerds bezeichnet. Also lange bevor es überhaupt den Heimcomputer gab. Nerds, das waren zwar hochintelligente Individuen, aber im Sozialverhalten waren ihre Defizite doch unverkennbar. Es gibt verschiedenste Theorien, wo dieser Begriff herkommt. Die früheste Erwähnung ist bei einem Dr. Seuss-Comic, wo verschiedene Tiere in den Zoo gebracht werden sollen. Und eins von diesen Tieren ist ein Nerd, ohne dass da irgendwie gesagt wird, was es denn sein soll. Es ist ein Nonsenswort. Es gibt eine Theorie, dass das eine Abkürzung war von einer Elektronikfirma, von dem Research Department, von Northern Electric Research Department. Und da stand auf den Kitteln drauf, Nerd. Und weil das eben auch Leute waren, die nicht extrovertiert waren, den ganzen Tag im Labor verbrachten, wurde das damit in Verbindung gebracht. Es gibt auch die Theorie, es wäre eine Verkürzung von dem Wort Nerd mit K-N-U-R-D, was das Umgedrehte von Drunk ist. Und das waren eben die am College in Amerika, die nicht die ganze Zeit Party gemacht haben und getrunken haben, sondern das Gegenteil. Sondern die zu Hause saßen und Bücher gelesen haben. Alles Geschichten, die man nachträglich mit diesem Wort befrachtet, vermutet der Medienwissenschaftler Matthias Mertens. So auch die Erklärung des Nerds durch das Akronym N.E.R.D. gleich Non-Emotional Responding Dude, ein emotional nicht ansprechbarer Typ. Das tauchte irgendwo auf, man weiß es nicht mehr, irgendjemand fand das passend. Und nachträglich sind die Erklärungen alle sehr plausibel. Und es zeigt das enorme Bedürfnis inzwischen, diesen Begriff zu definieren und diese Spezies zu definieren, weil sie wirklich allgegenwärtig ist. Allgegenwärtig wie das Betriebssystem, mit dem Bill Gates als Chef der Firma Microsoft zeitweise zum reichsten Mann der Welt wurde. Bill Gates ist schon eine ganz gute Hilfsbestimmung für diesen Begriff, schon mit einer gewissen Ironie. Zumindest optisch wirkte dieser schmächtige junge Mann mit der auffallenden Brille vor rund 30 Jahren auf viele wie der Ur-Nerd schlechthin. Obwohl die Ansichten da weit auseinandergehen. Bill Gates ist so ein Posterboy für Nerdtum. Jeder kennt Bill Gates und man kann inzwischen einfach nur Bill Gates sagen und es ist synonym mit Nerd und umgekehrt, ohne dass man jetzt die beiden richtig definieren müsste. Also er ist keine extrovertierte Persönlichkeit, man kann mit ihm gar nichts anfangen. Also deswegen ist er gut als Verkörperung dieses Unbestimmten des Nerds, dieses Fremdartigen. Das Klischee vom Computer-Nerd, der an seinem Schreibtisch vor dem PC festgewachsen ist, während sich neben ihm die leeren Junkfood-Kartons stapeln, hält sich jedenfalls seitdem immer noch hartnäckig. Hey, kann das sein, dass du ein bisschen zu viel vom Bildschirm rumhängst? Du brauchst mal eine Auszeit. Nerds, das sind demnach verschrobene Einzelgänger, die sich einer Sache mit Leib und Seele verschrieben haben und ganz und gar fixiert sind auf ihre eigenen Aktivitäten. Die wenig auf ihre Körperhygiene achten, zumal sie ja eh keine Zeit für soziale Kommunikation haben. Und deren modisch herausragendes Stilelement allenfalls die dunkle Hornbrille ist. Also jemand, der so ein bisschen diesen Klischee vom etwas blässlichen Jüngelchen mit so dicken, so Schmierfinger verklebten Brillen entspricht, der so eine frappierende Art von Pfiffigkeit hat, unglaublich gut programmieren kann, unglaublich gut Geschäfte machen kann und irgendwie Pizzaflecken auf dem Hemd hat und kulturell nicht so richtig satisfaktionsfähig ist, aber eben dieses neumoderne Apparatlein beherrscht. Und genau so sind sie gerade erst wieder über die bundesdeutschen Mattscheiben geflimmert. Hallo IT, haben Sie schon mit Aus- und Einschalten probiert? Okay, der Knopf an der Seite, leuchtet der? Ja, dann müssen Sie ihn einschalten. System Administratoren. Mit der deutschen Serie Das i-Team wollte Sat.1 die Spezies der ITler bzw. der Systemadministratoren zu Comedy-Helden machen. Als lächerliche Kellerkinder, die Jungs mit der Maus eben. Moment, dann ziehe ich meine etwas stärkere Brille an. Ich glaube, mit einer solchen Sendung kann man die Angst vor den Computer-Nerds auch abbauen. So die Sat.1-Unterhaltungschefin Edda Kraft. Computer-Nerds, wo man früher mal gedacht hat, oh Gott, diese Computer-Freaks, diese Menschen, die in ihrer ganz eigenen Sprache kommunizieren, die Computerprogramme schreiben, die mit unserer normalen Sprache, geschweige denn mit Liebesromanen oder so mal gar nichts zu tun haben. Diese Computer-Nerds werden für uns immer wichtiger. Okay. Was würdet ihr sagen, wenn ich euer Ansehen bei denen da oben um 100% steigere? Du bist verrückt, das schafft keiner. Allerdings war das i-Team auch nicht gerade geeignet, diese gesellschaftliche Bedeutung deutlich zu machen. Denn es war nichts weiter als eine einfache Kopie der britischen Serie The IT Crowd. Über die Standard Nerds! Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Okay, well, the button on the side, is it glowing? Für Nerds und sonstige Computerjünger allerdings ist diese Serie ein Kultereignis, die nun einfach ins Deutsche übersetzt wurde, sogar Szene für Szene, bis in die kleinste Einstellung. Für Nerds ein absolutes Don't. Einer von diesen beiden Typen, die da in diesem Keller sitzen, war so ein Fachidiot, sag ich mal, der also jedes Mal, wenn irgendjemand angerufen hat, in einen Erklärungsschwall ausgeartet ist und ganz, ganz viel erklärt hat in der englischen Version, konnte man damit auch noch was anfangen mit dem, was er erklärt, während er in der deutschen Übersetzung eigentlich einfach nur Unsinn geredet hat. Also auch für jemanden, der sich damit auskennt, nur Unsinn geredet hat. Während er in der englischen Version halt in so einer Fachsprache geredet hat. Im Original ist die Serie gespickt mit Insider-Gags, die besonders bei der nerdigen Zielgruppe ankommen. Und die fühlte sich jetzt mächtig enttäuscht. Nein, also ein schlechtes deutsches Remake, bitte. Nach nur 2 Folgen wurde das i-Team wieder abgesetzt und ist nur noch auf der Homepage des Senders zu sehen. Der schale Versuch, auf den nerdigen Trend aufzuspringen, war gescheitert. Davon fühle ich mich dann als Fernsehzuschauer beleidigt und das muss nicht sein. Und die Nerds machten sich lustig darüber, im Netz, wie überhaupt die meisten medialen Versuche, das Phänomen Nerd zu ergründen, bei den Betroffenen wenig Gnade finden. Das Klischeebild des Nerd hat nämlich mit ihrem Selbstbild wenig gemein. Denn das ist aber wohlgemerkt das alte Bild des Nerds. Das muss man wirklich sagen, es hat sich stark gewandelt. Gerade als das Wort dann in den deutschen Sprachraum auch diffundiert ist, was noch nicht so lange her ist. Nerds. Nerds. Nerds. Nerds. Wissen ist sexy. Nerds. Im angelsächsischen Raum gibt es zudem noch jede Menge weitere Bezeichnungen für nerdähnliche Typen. Den Geek beispielsweise. Auch hierzulande seit einiger Zeit durchaus nicht mehr unbekannt. Es gibt so diese Legende, das lässt sich nur schwer nachprüfen, dass ursprünglich mal der Begriff Geek am Silicon Valley, also an der Westküste, positiv war und der Begriff Nerd das Negative. Und andersrum am MIT oder dann so an der Ostküste eher der Begriff des Nerd der Positive und der Begriff des Geek der Negative. Ganz abgesehen mal von Bezeichnungen wie Spot, Weenie, Twink, Wannabe, Terminal Junkie oder Propellerhead, die hier der Einfachheit halber einmal außer Acht gelassen werden können. Die Leute, die sich selbst Geeks nennen, ja eher sehen, ja, wir sind erstens sehr technisch interessiert, wir können uns in ein Thema richtig reinknien, also wenn uns was am Herzen liegt, dann beschäftigen wir uns da auch wochenlang richtig intensiv damit oder noch viel länger. Wir nutzen Computertechnologie einfach, um soziale Kontakte zu knüpfen, um sie zu halten. Wir sind halt allen anderen, sag ich mal, 1 oder 1,5 Schritte voraus. Sie verstehen uns nicht, das ist uns egal, aber so sehen sich Geeks. Und Mela Eckenfels gehört dazu. Als ehemalige IT-Fachfrau sowieso als Buchautorin zum Beispiel des Kochbuchs für Geeks erst recht. Die Begriffe werden nicht sehr scharf verwendet, sag ich mal. Also dadurch, dass sie in Deutschland ohnehin nicht sehr bekannt sind. Soweit ich das eben weiß, ist der Nerd ist dieser Bücherwurm, also jemand, der sich halt einfach zu Hause versteckt und nur liest, nicht rausgeht, dem es auch vollkommen egal ist, ob er jetzt Freunde hat oder nicht, Hauptsache sind noch genug Bücher zu Hause. Und der Geek ist halt derjenige, der, sag ich mal, mit einem verfleckten T-Shirt und einer angeschlagenen Brille irgendwo in der Ecke rumsteht und einen furchtbar unmodernen Haarschnitt hat und vielleicht auch ganz gerne mit den anderen Kontakt haben würde, aber die sehen halt einfach an, so, bleib mir weg. Wie dem auch sei, Intelligenz war eben vor ein paar Jahren noch nicht ganz so sexy. Inzwischen aber sind die Stubenhocker von einst zu coolen Bescheidwissern mutiert. Ohne die es heute so selbstverständliche Internetangebote wie Google, YouTube oder StudiVZ nicht geben würde. Das ist vielleicht eine Entwicklung, die den Begriff ganz, ganz stark auch geprägt hat, wie er heute verwendet wird. Dass man einfach vielleicht in der College-Szene noch gesagt hat, Intelligenz ist, ne, das sind Streber. Die haben keine Freunde, sondern die lernen nur und machen nur Mathe und so weiter. Und je wichtiger aber Computer oder auch überhaupt Technik im Alltag wurde, je mehr so Fächer wie Mathematik oder diese ganzen Ingenieurswissenschaften ja auch, ja, ich sag mal, gehypt werden, desto positiver im Prinzip oder desto mehr sagt man, ja gut, der Nerd, der hat vielleicht keine Freunde, aber dafür ist der halt beruflich erfolgreich beispielsweise. Für alles, was du wissen willst, 44044. Überall und jederzeit. Einfach eine SMS schicken und losfragen. Für nur 39 Cent. 44044. Immer die richtige Antwort. Mehr unter wissen-ist-sexy.de. Bisher wurden alle Fragen beantwortet. Einige waren so schwer, dass man nochmal nachfragen musste. Sind auch alle bei uns im Archiv unter 44044.com nachzulesen. Björn Behrendt ist Chef des Berliner Startups Hiogi. Ein Nerd mit Modebewusstsein. Da bin ich ein bisschen eitel und versuche doch immer mal so ein bisschen Hagi reinzumachen. Das macht so der klassische Nerd per Definition vielleicht nicht. Weltweit ist Hiogi die erste mobile Informationsquelle, die auf das spezielle Wissen und die Intelligenz einer Community setzt. Der Name Hiogi ist mit Hintersinn gewählt, denn so heißt auch ein wertvoller japanischer Zeremonialfächer. Nun repräsentiert er das aufgefächerte Wissen, das über das Handy kostenpflichtig angefragt werden kann. Bei Nerds. Wir geben mittlerweile eine Qualitätsgarantie. Also wenn Sie mal eine Antwort erhalten, mit der Sie nicht zufrieden sind oder die nicht beantwortet werden konnte, weil noch Daten oder Fakten fehlten vielleicht in der Fragestellung, dann bekommen Sie die nächste Antwort kostenlos, nachdem Sie bei uns eine Negativbewertung abgegeben haben. Wer also unterwegs eine Frage hat, schickt eine SMS. Umgehend landet sie in der Online-Wissens-Community hiogi.de. Und die kümmert sich in regelrechten Antwortduellen darum, die Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Denn die Nutzer des Portals teilen ihr Wissen im Sinne des Web 2.0-Gedanken. Das Mitmachnetz eben. So funktioniert das Internet mittlerweile und so ist es tatsächlich. Es kommen jeden Tag Hunderte von Leuten bei uns auf die Seite, können sich kostenlos anmelden und sagen, ja, ich möchte gerne anderen Leuten helfen und mein Wissen spenden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir bekommen auch das Feedback, dass die meisten das sehr, sehr gerne und mit viel Spannung und Spaß an unseren Antwortmechanismen dann eben auch im Wettbewerb gegeneinander tun. Wir geben einen gewissen Anreiz mit monatlichen Gewinnen. Um all das an den Mann und die Frau zu bringen, startete Hiogi eine groß angelegte Werbekampagne. Ihre Werbeikone? Das Klischeebild des Nerd. Nur eben sexy inszeniert. Making off. Typen mit auffallenden Brillen und aufreizend gemeinten Polundern in Macho-Posen, wie man sie aus Männermagazinen kennt. Nuckeln an exotischen Drinks oder verwandeln den Weihnachtsmann in einen trendigen Computerfreak, der sich auf einem Schlitten ahlt. Ja, also wir haben ja ganz bewusst in unserer Kampagne auch den Nerd so dargestellt mit einem alten Baumwollhemd oder Strickpullover oder solche Hosen, die etwas zu heiß gewaschen wurden oder ein bisschen Hochwasserhosen sind. So sehen wir den Nerd, aber das ist alles nur äußerlich und oberflächlich. Was wir eigentlich darstellen wollen, ist das Wissen, das was drinsteckt, den Menschen eben diese tiefen Wasser, die dort drinstecken, in diesen sehr schlauen Menschen. Egal was er trägt, Wissen ist halt sexy. Du willst das so richtig wissen? Schick ein SMS an die 44044. Sexy Nerds beantworten dir all deine Fragen. Wie werde ich am schnellsten betrunken? Welche Anmachsprüche helfen wirklich? Oder wo stirbt später der Bär? Probier es jetzt aus. 44044. Wir haben Nerds in der Firma wie auch in der Community. Also wir definieren ja Nerds als einen schlauen Menschen, der heute im Zeitalter des Internet, des Computers mit seiner Anwendung dieser Medien alleine schon Trendsetter ist und eben neue Wege bestreitet. Insofern ja, wir selber bezeichnen uns durchaus auch als clevere Nerds, versuchen immer am aktuellen Zeitgeschehen im Internet Technologiebereich teilzuhaben und unsere Community, die kennt sich auch sehr gut aus und beschäftigt sich mit diesen Medien. Verantwortlich für die Wissen ist sexy Kampagne ist Dojo, eine junge Berliner Werbeagentur mit Sitz in einem Kreuzberger Hinterhof. Sie haben für Hiyogi den Nerd als Trendsetter erkannt, als perfektes Sinnbild für die Wissensgesellschaft. Und eigene Spielzeuge erfunden, die als Nerdgendizing-Produkte die Szene begeistern. Es gab wirklich sehr gute Reaktionen darauf und das ist so gut angekommen, dass die wirklich alle ausverkauft sind und wir auch immer wieder Anfragen kriegen. Und das gleiche gilt auch für die Quartetts, die wir produziert haben. Bei denen die Karte mit den meisten Mitessern gewinnt, aber auch die mit dem höchsten IQ. Und dann kann man sich selbst auch mit dem sogenannten Nerdenizer als Nerd optisch verewigen. Einfach ein Bild in den Nerdenizer laden und verschiedene Accessoires aussuchen, speichern, fertig. Da kann also jeder sich auch mal wieder ältere Klamotten anziehen und zeigen, hey, Mensch, ich bin schlau und ich kann auch lustig oder nerdig aussehen. Nur, dass es gar nicht so leicht war, waschechte Nerds zu finden, wie sich Joachim Bosse von Dojo erinnert. Ja, wir haben tatsächlich einen Aufruf gemacht über so Portale im Internet, Nerds gesucht und haben natürlich auch viele Schauspieler dadurch angesprochen und das hat sich dann irgendwie ergeben, auch von Hiyogi, die ja auch so ein bisschen Nerds da rumsitzen haben eigentlich, ne, als Internetdienstleister. Waren auch ein paar dabei und so hatten wir dann 12. Wir brauchen 12, weil wir einen Kalender gemacht haben. Für jeden Monat einen. Die Nerd-Kampagne Wissen ist sexy war ein Experiment. Der große Erfolg aber hat den Machern recht gegeben und gezeigt, dass der vermeintliche Außenseiter längst zum Szene-Trendsetter mutiert ist. Wobei es einen ganz klaren Unterschied zwischen dem eigentlichen echten Nerd gibt und dem medialen Nerd oder dem Trend-Nerd. Weil auch trotz überdimensionierter Fensterglasbrille wird trotzdem noch Wert auf Aussehen gelegt. Also man trägt immer noch modische Kleidung dazu, macht sich höchstens mal die Haare so oder lässt sich einen Schnauzer stehen und zieht eine Brille auf. Also ein echter Nerd ist das eigentlich nicht, dieser Trend-Nerd. Der echte Nerd hält sich nämlich immer noch gern im Hintergrund. Er scheut das grelle Licht der Öffentlichkeit. Wenn er hineingerät, wirkt er oft peinlich. Also der Nerd würde ja niemals wirklich freiwillig in diesen Öffentlichkeitszirkus gehen, weil er ihn nicht kontrollieren kann, weil er von anderen da kontrolliert wird und hin und her geschmissen wird und irgendwelchen seltsamen Dingen folgen muss. Und das war auch immer das große Problem von Bill Gates. Wenn man ihn auf allen Präsentationen gesehen hat von Microsoft, sah man dieses wirklich erbärmliche Wesen da auf der Bühne, dem alles schiefgegangen ist, der nicht reden konnte, der extrem uncool war, obwohl er cool sein wollte. Nerd, so der Medienwissenschaftler Matthias Mertens, sind kein neues Phänomen. Früher waren sie Briefmarkensammler, Modelleisenbahnfreaks oder Lötkolben-Junkies. Doch erst die Computer schienen perfekt zu ihrer Persönlichkeit zu passen. Aber nicht die Computer haben die Nerds erschaffen, die Nerds haben mit ihnen nur die für sie besten Strukturen gefunden. Doch weil inzwischen fast jeder ständig vor dem Rechner sitzt, werden die Nerds immer wichtiger. Nicht nur für die DAOs, die dümmsten anzunehmenden User, sondern auch für manch trendbewussten Zeitgenossen. Denn Nerd sein, das ist im Moment schick, so wie vieles schick gewesen ist. Und das ist im Moment tatsächlich relativ erfolgreich. Und das wird sich aber auch überleben. Und ich glaube aber auch, also was schick ist, ist ein bestimmtes, ist dieses Stereotyp, was man wiederfindet. Nerds sehen, glaube ich, auch nicht in der Breite so aus, wie in dem Stereotyp dargestellt. Also ich glaube, viel spannender wird es sein, in Zukunft Nerds da zu entdecken, wo man sie gar nicht vermutet. Also in den Leuten, wo man sie gar nicht vermutet, weil sie ganz anders aussehen. Und die Oberfläche hat tatsächlich damit gar nichts zu tun. Auch Matthias Mertens hatte geglaubt, er sei ein Nerd. Als Fan und Fachmann für jede Art von Computerspielen lag das ja irgendwie auch nahe. Aber inzwischen ist er da skeptischer. Schon, dass ich hier sitze und jetzt was erzähle, zeigt, dass ich wahrscheinlich kein Nerd bin, weil ich nach draußen gehe und irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis habe, anderen Leuten was zu erzählen. Also ich habe nicht diese Versunkenheit erlebt, die man mit Nerds auch in Verbindung bringen kann, dass Nerds so hingebungsvoll eine Sache verfolgen. Insofern musste ich dann in der Selbstanalyse sagen, ich bin kein Nerd. Also so unsexy das vielleicht im Moment ist, aber so war es, so ist es. Nerds, analysiert Matthias Mertens, sind in erster Linie Spieler. Menschen, die nach ganz bestimmten Regelsystemen funktionieren, die ganz und gar in etwas vertieft sind und ihr Spiel mit heiligem Ernst betreiben. Und bei denen nicht selten das Asperger-Syndrom diagnostiziert wird. Eine Form von Autismus, die mit hohem IQ einhergeht, aber auch mit mangelnder Sozialkompetenz. Ein Nerd ist jemand, der nur spielen kann. Der sich nur auf ein Regelsystem einlassen mag. Also ich glaube, er kann viel mehr, er möchte aber nur sich auf bestimmte Regelsysteme einlassen. Und bestimmte Regelsysteme wäre die Definition für ein Spiel. Und der Nerd will innerhalb eines überschaubaren und kontrollierbaren Rahmens alles beherrschen. Also eigentlich hat der Nerd eine Allmachtfantasie und einen Allmachtwunsch. Und versucht, seine Umgebung so einzurichten, beziehungsweise sich nur in so eine Umgebung zu begeben, dass er das auch erreichen kann, nämlich alles zu kontrollieren. Was ist ein Fire Sale? Das ist ein dreistufiger systematischer Angriff auf die gesamte nationale Infrastruktur. Okay, Stufe 1, Lahmlegen des Verkehrs. Stufe 2, Finanzen und Telekommunikation. Stufe 3, Energieversorgung wird gekappt, Gas, Wasser, Strom, Atomkraft. So ziemlich alles, was durch Computer gesteuert wird. Und das ist heutzutage praktisch alles. Der Nerd hält Regeln ein, die andere lächerlich finden. Er übertritt keine roten Ampeln. Er interessiert sich lieber für den Physikunterricht, da er Langeweile in der Schule als Zeitverschwendung empfindet. Er will seinen Lebensbereich in jeder Phase überschauen und hat eigene Gesetze, auch was seine Kleidung betrifft. Da gilt die Devise der Nerd-Couture, Hauptsache funktional. Wenn man in der Spieldefinition weiterdenkt, betrachtet der Nerd sein Äußeres auch als ein Spiel. Er hat sich die Regeln angeguckt. Was bedeutet es, Kleidung zu tragen? Eigentlich vom Grundprinzip her soll Kleidung uns schützen. Also soll die Wärme am Körper halten und soll vor Umwelteinflüssen schützen. Und viel mehr ist da auch nicht. Und warum soll man dann die Kleidung wechseln, wenn die immer noch diese Funktion erfüllt? Bloß weil diese komische Mode da stattfindet und gesagt wird, diese Sachen zieht man nicht an. Das ist extrem verwirrend, weil ein halbes Jahr später ist das, was jetzt up to date ist, auch nicht mehr das Richtige. Die neuen hippen Nerds sind deshalb weit entfernt vom Ursprungs-Nerd. Sie sind eine reine Zeitgeisterscheinung, glaubt Joachim Bosse von der Werbeagentur Dojo. Den echten Nerd, von dem wir jetzt eigentlich hier sprechen, habe ich vielleicht das erste Mal vor 3-4 Jahren gesehen, in irgendwelchen New Yorker Trendmagazinen, wo das einfach ein bisschen zur Stilrichtung erkoren wurde, die anstrebenswert ist. Eine Stilrichtung, die sich eben fast nur in Kleidung und Gesten widerspiegelt. Eine Oberfläche, die wenig mit dem eigentlichen Nerd zu tun hat. Weit entfernt von der Selbstzufriedenheit dieser Eingeborenen der digitalen Welt. Und Nerds repräsentieren einfach ein bisschen Unschuld in dieser übertrendisierten Welt und werden, glaube ich, gerade deswegen, obwohl sie einen gewissen Trend-Eskapismus betrieben haben, immer gerne kopiert und mittlerweile sogar so weit, dass dieses leicht Nerdige schon ein bisschen zum Modedogma von Szene Berlin oder Szene New York geworden ist. Nerdcore, rise up! It could get elevated. Nerdcore could rise up. It could get elevated. New York, Geburtsort der ersten originären Nerd-Musik. Damien Hess, ein Typ im bunten Hemd mit auffallender Krawatte und gesichtsdominanter Brille, hatte hier als MC Frontalot den Nerd Hip-Hop erfunden. Yes, I am considered that according to Wikipedia. Als Godfather des Nerdcore wird er inzwischen bezeichnet, auch wenn er sich selbstironisch schon mal darüber lustig macht. I'm the Großmutter. Ignored them, scored some geeked out beats in the mic. Some jugglers I kick it with don't even know I rap, it's alright. Cause soon the whole nerd core will congregate. And culmination of the monkey going off card date. Nerd core could rise up, it could get elevated. Am Anfang jedenfalls hat er die Sache noch nicht sehr ernst genommen. But originally, yeah, it was just supposed to mean like, haha, look at MC Frontalot, he's sitting by himself at the computer. Ein Typ allein am Computer. Das aber war der wichtigste Ausgangspunkt für dieses neue Subgenre des Hip-Hop. Der Nerdcore, so erklärt MC Frontalot, ist eine Art von Rap-Musik, die zuallererst am Computer geschaffen wurde und von hier aus ihren weltweiten Siegeszug über das Internet antrat. Ohne Plattenfirma und entsprechend kommerzielles Interesse. We consider the possibleness of this not overstated. Nerdcore could rise up, it could get elevated. Oh, and wouldn't all of those tough rappers hate it? If the nerdcore rose up and got elevated. We consider the possibleness of this not overstated. You know, musically, I guess there's not that much that's nerdy about it, except that it is largely made on the computer. Musikalisch, glaube ich, ist es nicht so wahnsinnig nerdig. Außer der Tatsache, dass es am Computer gemacht wird, was man manchmal auch hören kann. Die Beeps etwa und sonstigen Geräusche oder die Software, Drum Machines. Also ehrlich, es ist einfach Hip-Hop-Musik und die Texte haben in der Regel einfach mit Comics, Videospielen oder der Einsamkeit zu tun. Lyrically, it almost always has something to do with comic books or video games or just, you know, being lonely. I hate your blog. It's incredibly terrible and bad. Als MC Frontalot rappte er aber auch über Lichtschwerter und Festplattencrashs, über gelbe Laser und Internetpornos, wie Spiegel Online herausfand, über Binärcodes, Games und Gadgets und vor allem über Internetthemen, File-Sharing, Spam, virtuelle Identitäten, Blogs, Musik im Internet und über das Internet. I hate your blog, you own a dog and you feed it. You post about it, I get to read it. Plus 5 paragraphs on the socks you bought and your thoughts on whether Nicole Richie's hot or not. Celebrates geek life, it also kind of, at the same time, complains about geek life. It's like two sides of es feiert das Geek-Leben und gleichzeitig verteufelt es dieses Leben auch wieder. Das sind die zwei Seiten einer Medaille. Ich wurde MC Frontalot, um jedermann davon zu überzeugen, wie wunderbar es ist, ein Nerd zu sein. Ich bin davon ausgegangen, dass alle durchschauen würden, wie einsam man als Nerd ist. Merkwürdigerweise ist das alles in einer Musikerkarriere gemündet. Und nun hat diese Frau auch noch einen Dokumentarfilm über mich gemacht. Jetzt ist es tatsächlich glamourös und wunderbar, ein Nerd zu sein. Now being a nerd is kind of glamorous and wonderful. So, denn inzwischen ist Nerdcore zu einem der trendigsten Kulturprodukte im Universum der Nerds geworden. Mit messianischem Eifer in die Welt getragen, auch durch zwei aktuelle Kinodokumentationen, die die Szene und ihre Fans ins Zentrum rücken. Nerdcore Rising heißt eine der beiden. Gedreht von der Regisseurin und Produzentin Negin Farsad. Whenever we show Nerdcore Rising in, you know, in any American city or in Canada, immer wenn wir Nerdcore Rising in Amerika oder Kanada gezeigt haben, wir hatten noch keine Premiere in Europa, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Aber wo auch immer wir den Film gezeigt haben, waren die Nerds im Publikum begeistert und haben sich bedankt. Sie haben wirklich den Eindruck, dieser Film feiert das Geek-Leben und würdigt die Arbeit von MC Frontalot. You know, obviously engages the work of a Mr. MC Frontalot. Der Dokumentarfilm Nerdcore Rising begleitet MC Frontalot, the godfather of the genre, auf seiner ersten Amerika-Tour. Nerdcore is a sign of the times. It couldn't have existed 10 years ago. There always has been a smart side of hip-hop. Now, kids, we're heading towards the first gig on the Nerdcore Rising tour of MC Frontalot. Oh man, not trying to dodge fans, but they keep swarming. Negin Farsad dokumentiert die Tour und trifft jede Menge Fans zum Interview. Darunter auch so prominente Künstler wie Wirt El Yankovic. Ostensibly the ironic juxtaposition of two very disparate cultures. Der im Nerdcore zwei unterschiedliche Kulturen sieht. When I was younger, I think nerds were just anybody who. Als ich jünger war, waren Nerds all jene, die nicht der Norm entsprachen. Sie waren Weicheier. Und die beliebten Kids ließen verbal ihre Muskeln spielen und schrien, Nerds. Nerd! Why are you such a nerd? Stuff like that. Jetzt ist es anders. Die coolen Kids wollen Nerds sein und die Nerds sind angepasster und tun so, als wären sie cool. Es gibt keine optischen Unterscheidungsmerkmale mehr. Für viele ist MC Frontalot bereits der Begründer einer regelrechten Nerd-Bewegung. Das hatte auch die Regisseurin Negin Faser zu ihrer Dokumentation inspiriert. I first made the movie, started shooting the movie over 2 years ago. Als ich vor 2 Jahren angefangen habe, den Film zu drehen, gab es Vorboten einer Bewegung, die nun stetig wächst. Das hat mich ja inspiriert. Und seitdem wächst sie immer mehr. Ich fühle mich wie der Vorreiter einer Nerd-Revolution. Das war aber gar nicht meine Absicht. Aber wenn die Kids nach der Show zu mir kommen und mich als ihren Helden feiern, dann fühle ich mich einerseits komisch, aber gleichzeitig auch großartig. Und das macht mich stolz. Nerdcore Hip-Hop is a soundtrack to my life. For sure! I can do this at the cost of everything. As long as there are nerds, there will be Nerdcore. Die Fanbase von MC Frontalot aber ist der eigentliche Star dieser Dokumentation. Es sind Hacker und Gamer, Blogger und Podcaster. Sie spielen das Computerspiel World of Warcraft, leben virtuell ihr Second Life und sie lieben natürlich Nerdcore-Hip-Hop. Kurz, sie sind Hardcore-Nerds. They also tend to be very nerdy. Nerdcore. Das ist ein schillerndes, manchmal selbstironisches kulturelles Underground-Phänomen. What I learned from making the movie is that basically nerdcore hip-hop is providing this nerd haven. Was ich durch den Film gelernt habe, ist, dass Hip-Hop den Nerds eine Art sicheren Hafen bietet. Einen virtuellen Raum im Internet und einen realen bei den Konzerten, wo sie sich treffen, sich finden und tatsächlich eine schlagkräftige Gemeinschaft bilden können und sich nicht länger als Außenseiter fühlen. Das ist ihre Rache, aber auf einer sehr humorvollen Ebene. Cliche and cheesy and dumb, but it is kind of like a revenge of the nerds in the most fun, beat-driven way. Das mediale Interesse am Nerd ist in den USA allerdings immer noch ungleich größer als hierzulande. Das zeigen nicht nur die aktuellen Nerdcore-Dokus. Auch der amerikanische Dokumentarsender PBS beispielsweise, der nicht nur die Dokumentation The Triumph of the Nerds über die Erfolgsgeschichte des PCs produzierte, widmete dem Nerd 2005 ein eigenes Sendeformat mit vielen Interviews und Porträts von erfolgreichen Computerfreaks. Etwa über den ersten Macintosh-Programmierer, den Erfinder der Maus oder das Internetbezahlsystem PayPal. Das Besondere, die Sendung gab und gibt es noch im Internet, als legalen Download. Nerd TV, Program 11. Robert Cringely interviews Computer-Mouse-Inventor Doug Engelbart. Auch hierzulande hat sich Ähnliches etabliert. Der elektrische Reporter Mario Sixtus beispielsweise porträtiert seit einiger Zeit Internetgrößen für sein eigenes Web-TV-Programm. Here is a world of communication. Bringing together all people in a new era of understanding. Elektrischer Reporter. Gott sei Dank, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, Gott sei Dank habe er Leute, die für ihn das Internet bedienen. Der Sender Giga TV präsentiert täglich live mit der Sendung Nerd Alert entsprechend nerdige News und Infos für Computerspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd Alert. Es ist 21.30 Uhr und es ist wunderschön, euch hier begrüßen zu dürfen, denn wir haben eine interessante Sendung für euch zusammengewürfelt. Wir haben unter anderem natürlich unser großes Hauptthema. Zum Beispiel haben wir einen DJ, der auf der Wii sein Ding macht. Das ist mal hier crazy shit, oder? Einfach mal mit der Wii anstatt zu... Ja, und dann haben wir noch jemanden, der sein MacBook zum Scratchen missbraucht. Also schon massiv krasse Dinge und das geht schon gar nicht mehr klar, was wir heute alles zeigen werden. Und dann versuchte die Reality-Game-Dating-Show Beauty and the Geek in der deutschen Kopie als das Model und der Freak auch wieder den Nerd als Witzfigur bloßzustellen. Ja, ist schon krass, dass so ein Mensch eigentlich so einsam zu Hause lebt, eigentlich Kontakt möchte, aber sich einfach nichts zutraut. Das finde ich schon sehr erschreckend eigentlich. Ja, der braucht ein bisschen Zuneigung und ein bisschen Liebe und dass man wirklich ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt und ihm das Gefühl gibt, dass er ein ganz normaler Mensch ist. Ja. Dass er keine Außenseiter ist. Der Nerd hat viele Gesichter. Im Fernsehen jedoch wird er bislang eher lächerlich gemacht. Wenn man mal von den Wiederholungen actiongeladener Blockbuster absieht. Dort ist der Nerd inzwischen längst ein unverzichtbarer Bestandteil. In fast jedem Katastrophenfilm gibt es einen Nerd beispielsweise. In fast jedem Katastrophenfilm gibt es irgendjemanden, den man meistens nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Bildschirmen sieht. Und das ist auch meistens immer jemand, der ein hohes Fachwissen hat, aber am Ende nicht die Frau abkriegt. Das ist sehr signifikant. Und die sehen auch häufig so aus. Was wäre Bruce Willis im letzten Stirb-Langsam-Film ohne den coolen Alleswisser, der ihm in einer immer komplizierter werdenden digitalen Welt mit hilfreichem Nerdwissen zur Seite steht? Da schreibt man einen kleinen Code und schon durch die Welt zusammen. Das ist virtueller Terrorismus. Was? Ja, das ist doch verrückt. Als ich das erste Mal von einem Fire Sale hörte, fand ich die Vorstellung ziemlich cool, dass das mal jemand durchzieht. Einfach den Reset-Knopf drücken und das ganze System runterfahren. Einfach so. Hey, das ist kein System, sondern ein Land. Das ist der Quoten-Nerd oder Quoten-Geek, hat man eigentlich in fast jedem Actionfilm. Irgendeiner, der sich gut mit Technik auskennt. Es sind dann häufig auch die Redshots, also die im Verlauf des Films dann auch sterben dürfen. Aber man hat sie eigentlich in den meisten Filmen, findet man sie. Sie gehören irgendwie zu vielen Filmgenres dazu. Das ist schon doch teilweise erstaunlich. Die Kinoindustrie jedenfalls hat sich längst darauf eingestellt, vor allem im Fantasy- und Action-Genre verstärkt ein Nerd-Publikum zu bedienen. Als Retter der Welt bekommt er sogar quasi religiöse Züge. Wenn in der Matrix-Filmtrilogie zum Beispiel der schlaksige Programmierer Neo zum neuen Typ Mensch mutiert, für den es zwischen der Maschinen- und der sogenannten echten Welt kaum noch Unterschiede gibt. Keine Spur mehr vom erbärmlichen Stubenhocker. Ich weiß, was du machst. Ich weiß, wieso du kaum schläfst, wieso du alleine wohnst und wieso du Nacht für Nacht vor deinem Computer sitzt. Der Nerd ist angekommen in der Popkultur. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass es cool ist, für jeden von uns an verschiedenen Bereichen einen nerdigen Alltag zu leben. Für den es inzwischen längst auch lebenspraktische Anleitungen für den täglichen Überlebenskampf als Nerd gibt. Eines der profanen Hauptprobleme, die Ernährung. Man isst halt an der Tastatur, man isst Sachen, die man schnell essen kann, man isst zu hastig, man achtet zu wenig darauf, was man isst und es optimiert sich alles darauf, so nach dem Motto, Hauptsache irgendwas im Magen drin, Hauptsache dass der Knochen im Magen stört mich, hält mich nicht vom Programmieren ab, hält mich nicht davon ab, irgendwas anderes zu tun. Mela Eckenfels weiß, wovon sie redet. Als IT-Expertin hat sie jahrelang von der Schachtel in den Mund gelebt. Sie haben das wirklich komplett outsourced zum Pizzadienst, zum Asia-Imbiss, zum McDonald's. Jetzt hat sie zusammen mit Petra Hildebrand die ultimative Anleitung zum kulinarischen Programmieren eines Computergeeks geschrieben. Es ist halt eine sehr methodische Sache und man kann den Ablauf ebenso wie beim Programm kann und muss man ja eigentlich planen, wie das, was kommt wann, damit ich am Ziel genau das rauskommt, was ich haben möchte. Welche Zutaten brauche ich, also welche Parameter etc. Vielleicht sogar, ja, kann man vergleichen, welche Sprache nutze ich. Und auch, wie man beim Kochen denkt, denke ich, ist sehr ähnlich dem Programmieren. Es ist gleichzeitig technisch und gleichzeitig kreativ. In ihrem Kochbuch für Geeks geht's um die spezifischen Probleme, die Nerds und Co. mit der Küche zu haben glauben. Um diese lästige Nebensache, irgendwas im Magen zu haben, nicht immer nur über den Pizzaservice bedienen zu müssen. Viele Leute denken halt, sie lassen schon das Wasser anbrennen. Sie haben irgendwann während der Jugend den Zugang zum Kochen verpasst und haben nicht erfahren können, dass es eigentlich eine sehr methodische Angelegenheit ist, eine, finde ich, schon sehr technische Angelegenheit schon fast. Also ein guter Chemiker, denke ich, wäre auch immer ein guter Koch oder umgekehrt meinetwegen. Und deswegen denke ich, dass Kochen und Geeks eigentlich wirklich sehr gut zusammenpassen im Gegensatz zu der landläufigen Meinung. Mit ihrem Buch wollen die Autorinnen das Programm Kochen auf dem Betriebssystem Geek bzw. Nerd installieren. Und dazu haben sie das methodische Denken der Computergeeks auf die Anleitung zum Brutzeln übertragen. Kein Man nehme, sondern diskursive Problemanalysen und Diskussionen. Teilweise in bewusst kryptischen Codes, die für den normalen DAO, also den dümmsten anzunehmenden User, kaum zu entschlüsseln sind. Aber dem wahren Nerd den exklusiven Zugang erleichtern sollen. Und weitere ungeahnte Qualitäten stecken in den Nerds. Nach einem Artikel des Online-Frauenmagazins Glee sind sie nicht nur schlau, sondern auch noch die besseren Liebhaber. Ich würde nichts tun, was diesem Vorurteil entgegensteht. Wissen ist sexy. Laut Autorin Christina Milano kennen sie die Formeln, die man beherrschen muss, um einen Körper aufschreien zu lassen. Die Idee dahinter ist ja, dass der Nerd selber, weil er sich ja immer so stark mit einem Thema beschäftigt und sich so stark in alles reinarbeitet, quasi als Umkehrschluss sich natürlich auch in die Sexualität stark reinarbeitet und deshalb irgendwie besser funktioniert, sag ich mal. Aber bewegt sich ja nun wirklich in einem Rahmen, der mit der wirklichen Welt, glaube ich, relativ wenig zu tun hat. Aber bewegt sich natürlich wieder im Stereotyprahmen. Dient natürlich wunderbar der Vereinfachung. Und für die Nerds ist es nur positiv, ne? Ich gönne es ihnen. Nerds. Nerds. Nerds. Nerds. Nerd. Nerd. Wissen ist sexy. Nerd. Kein Wunder, dass sich der Nerd Pride, der Stolz, ein Nerd zu sein, auf der ganzen Welt verbreitet. Ja, der Nerd Pride ist im Prinzip ja natürlich dann aufgetaucht, als ich rausstellte, ohne geht's nicht. Es geht nicht ohne Nerds. Es geht nicht ohne die Leute, die diese ganzen Sachen programmieren. Insofern könnten wir ohne den Nerd nicht uns so bewegen in der technischen Welt, wie er ist. Er bereitet die Infrastruktur. Er ist so ein bisschen wie der Straßenbauer für die virtuelle Welt. Und genau das ist ja auch die Alltagserfahrung der meisten PC-Benutzer, die verzweifelt auf die Hotlines hoffen, wenn der Computer mal wieder in frostiger Bewegungslosigkeit erstarrt ist oder mit seltsamen Fehlermeldungen auf sich aufmerksam machen will. Wer da als normaler User einen Nerd kennt, kann sich glücklich schätzen. Klar, dass man dann im Prinzip sich mit diesem Negativbild nicht mehr zufrieden geben will, ist ja nur selbstverständlich. Und dass man das dann auch kann, dass man mit einer, ja, mit diesem Stolz daran gehen kann und sagen kann, wenn es mich nicht gäbe, dann hättest du hier kein Facebook und kein YouTube. Wenn es Leute wie mich nicht gäbe, dann wäre ein Großteil deiner Technikinfrastruktur würde nicht funktionieren. Das kann ich schon verstehen. Und es steckt eine Menge Geld dahinter. Das muss man einfach auch mal sagen. Die Leute, die in der New Economy wirklich reich geworden sind, die haben halt nun mal einen großen Teil ihrer Zeit vor ihrem Computer investiert. Längst sitzen zahlreiche Nerds auch in den Schaltstellen von Wirtschaft und Politik. Aber meistens nicht ganz vorne, sondern in der zweiten Reihe. Sie sind die Aktenfresser mit dem Detailwissen. Sie kontrollieren alles, was für den gesellschaftlichen Ablauf inzwischen wichtig ist, nämlich hauptsächlich Computer. Also unsere Gesellschaft ist komplett mikroelektrifiziert in den letzten 30, 40 Jahren. Und wir sind davon extrem abhängig. Und die einzigen, die das richtig zum Laufen bringen können, sind Nerds. Insofern sind wir von denen wirklich abhängig geworden und müssen damit jetzt irgendwie klarkommen. Sie spielen ihr Spiel und dieses Spiel hat immer mehr andere Aspekte subsumiert. Also wir sind da reingegangen in dieses Spiel. Wir sind immer mehr mitgegangen und ja, jetzt müssen wir auch sehen, wie wir damit klarkommen. Denn wer nicht mitspielen kann, ist draußen oder Spielverderber. So wie die Nerds es selbst einmal waren, bevor sie die Welt auf den Kopf gestellt hatten. Die Eingeborenen der digitalen Welt haben ihren evolutionären Vorteil genutzt. Jetzt wird es wieder Zeit, die digitalen Analphabeten zu schützen. Es ist so, dass heute im Arbeitsleben die Chancen zunehmend schlechter sind, wenn man nicht digital alphabetisiert ist, weiß, wo man den Computer einschaltet und wie man ein Programm startet und wie man mit einer Maus vorwärts und rückwärts fährt. Wobei ich mich ein bisschen sträube gegen diesen Totalitarismus, mit dem vorausgesetzt wird, dass jetzt alle in diese digitale Richtung marschieren. Das heißt, ein bisschen zugespitzt versuche ich das manchmal so zu formulieren, dass man eigentlich ein neues Menschenrecht, also sozusagen in die UN-Charta mit aufnehmen müsste, nämlich das Recht zu sagen, dass man keinen Computer und kein modernes Kommunikationsinstrument verwenden möchte oder nicht dazu gezwungen werden will. Nerds, Geeks, Computerfreaks. Die Eingeborenen der digitalen Welt. Ein Feature von Achim Hahn und Susanne Lurweg. Es sprachen Sigrid Burkholder, Nicole Engeln und Juan Carlos Lopez. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Gabriele Treichel. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2008.